Willkommen zum Treffen am Beginn des Jahres, auf dem wir auf die Welt schauen und gemeinsam daran arbeiten, den Zustand der Welt zu verbessern. Es sind großspurige Worte, die der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, zur Eröffnung des diesjährigen Treffens in Davos wählte. Doch genau darum geht es beim WEF, wie man hier sagt. Mehr als 3000 Teilnehmer sind in die Schweizer Berge gereist, Topmanager, Politiker, Wissenschaftler. Im abgeriegelten Kongresszentrum diskutieren sie über die Herausforderungen und Chancen im Zeitalter der Digitalisierung und Roboterisierung, die sogenannte Globalisierung 4.0. Wir sind der Meinung, dass die Globalisierung 4.0 menschlicher ausgerichtet werden sein muss. Denn wir befinden uns jetzt in gewisser Weise in einem Kampf zwischen Robotern und Menschen. Wir wollen nicht die Sklaven der neuen Technologien sein. Die Globalisierung muss also darauf abzielen, menschlich zu sein. Am ersten Davos-Tag hieß es immer wieder, niemand solle zurückbleiben, daher müsse die Welt inklusiver und sozial gerechter werden. Geredet wird viel auch über Nachhaltigkeit und den Klimaschutz. Zu einem der ersten stark beachteten Redner auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum gehörte Jair Bolsonaro. Der neue rechtspopulistische Präsident Brasiliens hatte in Davos seinen ersten Auftritt auf internationaler Bühne. Diesen nutzte er, um Investitionen in seinem Land zu werben. Hieß es nach der Wahl, er wolle Umweltagenturen schließen und industriellen Großprojekten im Amazonasgebiet den Weg ebnen, griff er geschickt die Stimmung in Davos auf. Nossa missão agora. Wir wollen Fortschritte machen im Umweltschutz und bei der Erhaltung der Artenvielfalt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite brauchen wir wirtschaftliche Entwicklung. Wir müssen bedenken, dass es sich um untrennbare Säulen unserer Gesellschaft handelt. Naturschützer dürften sich in ihrer Skepsis bestätigt fühlen. Investfreundliche Manager dürften wiederum Morgenluft wittern. Jair Bolsonaro versprach Brasilien für ausländische Unternehmer stärker zu öffnen. Wir wollen, dass die Welt das Vertrauen, das sie uns immer entgegengebracht hat, wiedererlangt. Wir werden die Steuerlast senken, wir wollen die Regeln straffen, um das Leben für diejenigen einfacher zu machen, die produzieren und als Unternehmer Geschäfte machen wollen, investieren und Arbeitsplätze schaffen. Nach gerade einmal 15 Minuten verschwand Jair Bolsonaro von der Bühne im Davoser Kongresszentrum. Gleich gar nicht vor Ort, sondern lediglich per Satellitenverbindung zugeschaltet, war US-Außenminister Michael Pompeo. Wegen der Haushaltssperre hatten ja US-Präsident Trump und die gesamte Regierung ihre Teilnahme am Weltwirtschaftsforum abgesagt. Der Minister verwies auf die Erfolge der Politik der Trump-Administration und ging auch auf den Handelsstreit der USA mit China ein. Der macht vielen der in Davos anwesenden Top-Manager Sorgen. Pompeo zeigte sich vorsichtig optimistisch. Sie wissen, dass es einige gibt, die sagen, dass ein Konflikt der Supermächte zwischen unseren beiden Ländern unausweichlich ist. Wir sehen das nicht so. Wir werden einen Weg finden, wo wir zusammenarbeiten können. Ich bin optimistisch und wir werden aus unseren Gesprächen ein gutes Ergebnis ziehen. China müsse sich jedoch an den Prinzipien der Fairness und Transparenz orientieren. Man könne gemeinsam wachsen und gedeihen, wenn sich beide Seiten an die Spielregeln hielten. Die in Davos versammelte Wirtschaftselite lässt das auf Entspannung hoffen. Ende des Monats wollen China und die USA ihre Gespräche fortsetzen.